in einem Projekt, das junge Frauen unterstützt, die dort zu einer ethnischen Minderheit gehören und darum in der Schule oder auch in der Arbeitswelt extrem benachteiligt sind, weil auf ihre Kultur und ihre Muttersprache keine Rücksicht genommen wird, weil sehr viel in der hauptsächlichen Stammessprache in Setswana läuft, auch in der Schule. Und darum haben diese jungen Frauen kaum Perspektiven irgendwie auf ein selbstständiges Leben oder auf irgendwie persönlichen Erfolg.